Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die Nacht von Freitag auf Samstag ist immer bei uns eine offene Themennacht. Und das heißt ja, dass ihr hier ganz einfach bei mir anrufen könnt zu jedem Thema, über das ihr euch gerne unterhalten wollt, mit mir unterhalten wollt. Meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer, unter der ihr uns ja auch erreicht, 0180-5678-110. Wenn ihr uns faxt, bitte, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. So, jetzt geht's los mit, ich lese hier auf meinem Bildschirm, Sophie, 24 Jahre alt und andere. Sophie. Ja, hi Jürgen. Wer ist denn und andere? Ja, und andere sind die Daphne. Daphne? Wie? Und die Miriam, die ist 20. Daphne und Miriam. Mhm. Weswegen habt ihr angerufen? Ja, wir machen gerade wieder, wie jeden Freitag, unseren Frauenabend. Euren Frauenabend? Mhm. Ja. Und habt ihr gedacht, rufen wir doch mal einen Mann an? Ja. Ihr seid voller Sehnsucht nach Männern und dann muss es jetzt jemand aus dem Fernsehen sein. Ja, und wenn das dann auch so ein attraktiver Mann ist. Oh, ich fühle mich sehr geschmeichelt. Sagen wir bitte, 24 Jahre alt, wozu braucht man da einen Frauenabend? Ihr seid alle um die 20 rum. Ja, wir gehen dann halt ganz gerne mal weg. Aber es ist doch langweilig ohne Jungs. Nee, man lernt ja auch Leute kennen, sag ach so, ich mal. Ach so. Aber ihr seid ja jetzt im Moment in einer Wohnung vermutlich von einer von euch, ne? Von der Daphne. Von Daphne. Erzähl doch mal ein bisschen, was ihr so macht an euren Frauenabenden. Ja, wenn wir so am Monatsanfang, wo Geld da ist, dann gehen wir natürlich ordentlich raus und feiern halt, lernen Leute kennen. Mhm. Und wenn weniger Geld da ist, ja, dann halten wir das so, dass wir hier eine kleine Party zu Hause machen. Mhm. Also folglich ist im Moment nicht so sehr viel Geld da. Nee, es ist ja bald erst wieder der Erste. Das ist eine kleine Frauenparty. Drei Frauen feiern in einer Wohnung eine Party. Ja. Gib mir doch mal die Daphne. Ja, ich wollte noch meinen allerliebsten Schatzi grüßen. Liebling, ich liebe dich. Ja. Jetzt gib mir mal die Daphne. Ja, hallo Domian. Daphne, die Sophie kriegt ja gar kein Wort raus, vor Gackerei. Erzähl mir mal, was ihr da so macht, ihr drei. Ja, wie gesagt, wenn wir zu Hause bleiben, halt ordentlich was trinken. Mhm. Ja. Tja, also mehr passiert da nicht. Ihr kippt euch dann die Birne zu und das war's, oder wie? Ach nee. Also gesprächig seid ihr ja nicht, ihr beiden erstmal jetzt. Ja, das kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass man bei der anruft. Ist man aufgeregt, ne? Mhm. Ja, klar. Dann erzähl mir doch mal vielleicht so einen Schwank aus euren Ausflügen, wenn ihr rausgeht. Ihr drei, was passiert denn da so? Was ist denn da schon so vorgefallen? Ja, da sind wir meistens sehr gemein, wenn wir ins Dumont gehen. Das ist so eine Kneipe in Aachen. Und je nachdem, wenn wir was drauf haben, lachen wir halt einfach nur die Leute aus. Aha, so ähnlich wie ihr jetzt auch rumlacht. Ja, aber im Moment lachen wir noch nett. Geht ihr denn da auch auf Männer fangen, ihr drei? Nee, eher weniger. Eher weniger. Wir sind ja alle drei gebunden. Ach, ihr habt alle feste Beziehungen. Mhm. Ja. Das ist dann so der Ausruhtag von den Jungs. Ja, ja? Braucht man ja auch mal. Ja. Jetzt gib mir doch die Miriam. Ich will euch ja alle drei jetzt mal kennenlernen. Die Miriam auch mal. Ja, aber bevor die Miriam... Möchtest du gerne auch noch deinen Liebsten grüßen? Ja, ne? Schatz, ich hab dich auch ganz doll lieb. Lass das jetzt einmal mal durchgehen und dann sind wir Schluss für heute. Sonst sind wir hier nur am Grüßen und alle langweilen sich. Also hallo. Gib mir mal die Miriam. Miriam? Hallo Miriam, wie lange habt ihr denn schon euer Klüppchen so? Also Daphne kenne ich jetzt schon, ich weiß nicht, 2 Jahre oder so. Und die haben wir jetzt erst kennengelernt, weil die wohnt bei der Daphne im Haus. Mhm. Und ja, was machen wir so? Also eigentlich meistens ganz witzig, wenn wir rausgehen. Mhm. Weil meistens trinken wir uns dann auch oder so. Ihr seid jetzt auch schon ein bisschen angeduselt, ne? Nee, wir sind schon aufgeregt. Ihr seid aufgeregt, ja. Wie viel wurde denn schon so getrunken heute Abend? Wir haben gerade mal getrunken, Bessen. Ja? Ja. So einiges. Wie soll es heute noch weitergehen, heute Nacht? Ja, das werden wir mal sehen. Mhm. Ob wir noch weggehen oder nicht, keine Ahnung. Mal gucken. Hattet ihr einfach so bei mir angerufen, um über euer Klüppchen zu reden, oder hattet ihr eigentlich auch noch ein Thema? Ja, ich weiß nicht. Also, ja, hallo Domian, ich bin's wieder, Sophie. Sophie. Ja, ich hatte noch angerufen, dass wir ein ernsteres Thema und ich wollte halt meinem Freund auch danken, dass der für mich da war. Mhm. In einer großen Krise, also ich musste umziehen, weil mein bester Freund sich umgebracht hat. Mhm. Und da wollte ich ihm jetzt auf diesem Wege auch mal Dankeschön sagen. Mhm. Aber du hast ihm ja gerade auch schon eine Liebeserklärung gemacht. Ja. Also das wirkt natürlich doppelt und dreifach, wenn das so übers Fernsehen und übers Radio kommt. Ja, ich mache das auch so viel, aber so dachte ich, ist es halt mal was anderes. Ja. Und ich wollte dann auch den Leuten noch sagen, die so Blödsinn im Kopf haben, dass die gar nicht wissen, was sie ihren Angehörigen und Freunden und so damit antun. Also die machen wirklich damit andere Leben auch noch kaputt und das ist einfach nicht in Ordnung. Du hast wahrscheinlich eine bestimmte Geschichte im Hintergrund, die wir jetzt nicht so aufrollen können. Nee. Also du sprichst dich gerne dagegen Blödsinn aus und das ist ja wahrscheinlich auch dann ganz richtig und zutreffend. Ihr drei lieben Süßen, ich wünsche euch noch eine schöne Frauenparty. Ja. Betrinkt euch nicht zu sehr, verfolgt unsere Sendung noch und dann grüße ich jetzt auch eure drei Männer. Okay? Okay. Tschüss zusammen. Tschüss. Nach den drei Mädels kommt jetzt ein Ehren. Das ist, glaube ich, ein Mann, ne? Ja, das ist ein Mann. Ein ganz junger Mann, nämlich 17 Jahre alt. Ja, genau. Hallo Ehren. Hallo Domian. Dein Thema. Ja, ich bin jetzt am Mittwoch. Bin ich beim Stehlen erwischt worden. Beim Stehlen? Ja. Was hast du denn gemacht, Mensch? Ja, ich habe eine Postkarte gestohlen. Eine Postkarte? Ja. Bist du denn des Wahnsinns? Wo denn? Ja, das war in Venlo. Und das Schlimmste kommt jetzt, war bei einer Klassenfahrt. Ich glaube, ich wollte nicht wissen, in welcher Stadt du die geklaut hast, sondern in einem Geschäft, an einem Kiosk oder wo? In so einem kleinen Geschäft, Expo. Mhm. Ja, das war halt so eine Will Smith-Postkarte. Ich habe die halt geklaut. Im Werte von wahrscheinlich 65 Pfennig oder was? Nee, eine macht 50. Und man hat dich erwischt dabei? Ja. Erzähl mal, wie das so ja, das passiert. War halt, das ging halt Mittwoch, das war halt eine Klassenfahrt. Wir hatten jetzt die ganze Woche eine Projektwoche. Mhm. Wir sind halt dann mit dem Kurs, am Mittwoch sind wir halt nach Arnhem gefahren, das liegt in Holland, zum Bürgerzoo, in so ein Tropenhaus und so ein Wüstenhaus und dann sind wir halt auf der Rückfahrt in Venlo haben wir dann halt den Zug verpasst. Mhm. Wir mussten dann halt noch eine Stunde warten. Mhm. Dann haben wir uns halt in Gruppen aufgeteilt und dann sind wir halt in der Stadt ein bisschen so rumgegangen mit Gruppen. Ich war mit drei anderen zusammen. Ja, und dann sind wir halt dann in den Laden rein. Du hast die Karte mitgehen lassen? Ja, da war so ein Elektrostreifen dran. Ich habe das dann gar nicht gesehen. Ich bin dann halt durch den Eingang. Wie, also einer kleinen Karte ist ein Elektrostreifen drin? Ja, auf der Rückseite war irgendwie so ein Elektrostreifen. Und das gibt einen Alarm dann? Ja, am Eingang waren auch diese Elektrogeräte da. Ich bin halt durch und hab's gepiepst. Mhm. Ja, dann bin ich halt wieder rein. Ich bin gleichzeitig mit noch einem Freund da durchgegangen. Mhm. Erst ist der da durchgegangen, hat's nicht gepiepst. Dann bin ich durch, hat's gepiepst. Welche Konsequenzen hatte das jetzt? Ja, große. Also, wenn ich nicht den Lehrer hätte, dann wäre ich jetzt echt voll im Arsch. Auf jeden Fall, der hat halt die 250 Mark bezahlt, Bußgeld. Moment, wie ging das denn dann? Wurde die Polizei gerufen? Ja, die Polizei wurde gerufen. Ich wollte das erstmal alles so lösen. Ich hatte 20 Mark bei mir. Mhm. Ich habe ihm noch alles erklärt, dass der, das war so ungefähr um 20 vor 6 abends. Ich habe ihm gesagt, dass der Zug so um 13 nach 6 kommt. Mhm. Ich komme aus Deutschland, halt die Klassenfahrt und so. Mhm. Ich habe ihm alles erklärt dann. Im Laden. Aber der war nicht zu beschwichtigen. Der Nein, hat war die nicht. Polizei geholt, die holländische Polizei. Ja. Da musstest du so eine hohe Buße bezahlen. Ich musste eine Buße zahlen, aber von ich hatte nicht so viel Geld. Mhm. Mein Lehrer, halt, meine Freunde haben halt auch meinen Lehrer dann benachrichtigt. Mhm. Er kam dann halt, war sehr aufgebracht. Ja, und er hat sich halt sofort, er war halt direkt dafür, dass er das Geld bezahlt. Du stehst aber in großer Schuld, nicht nur materiell wahrscheinlich. Nicht nur. Nicht nur materiell. Ich bin im ersten Jahrgang, ich mache Abitur. Mhm. Schon die ganze Oberstufe weiß das. Jetzt ist die Blamage da. Und ja, du hast und die ganzen Lehrer wissen das auch. Wie hast du dich denn da entschuldigt oder versucht zu rechtfertigen dem Lehrer gegenüber? Ja, das war halt die Polizei, also nach dem ganzen Verfahren, hat die Polizei uns halt zum Bahnhof gefahren. Wir mussten halt noch eine Stunde auf den Zug warten. Dann saßen wir halt im Café, haben halt über die ganze Sache gesprochen. Ich habe mich auch bei ihm entschuldigt. Ja, wie hast du es entschuldigt? Ja, wie hast du es erklärt? Er hat mich gefragt, wieso ich das gemacht habe. Ich habe einfach, es tut mir leid. Er meinte auch, wieso hast du unser Vertrauen missbraucht? Es tut mir echt leid. Kannst du denn sagen, was da in dir vorgegangen ist, als das Ding gewandert ist? Also als ich dann erwischt wurde, hat es gepiepst, also ich weiß nicht, das war erstmal. Ich bin irgendwie nicht weggelaufen, das haben auch später Freunde gesagt, wieso bist du nicht abgehauen, aber... Ja gut, aber was hat dich motiviert, dieses Ding einzustecken? Ja, das war ja nicht ein Einzelfall. Ich habe davor auch schon gestohlen. Mhm. So Kleinigkeiten wie, das fing an mit halt so Schulsachen, so im Keller, halt so Stifte und sowas. Also im Prinzip alles unsinniges Zeug, ne? Was du gut bezahlen könntest auch. Was. Ja, ne? Könnte ich bezahlen, dann ging das halt weiter. Also ich bin fast schon erfreut darüber, dass du jetzt erwischt worden bist und dass du diese Blamage jetzt so richtig miterlebst. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich nicht damit aufhöre, weil ich weiß echt nicht. Weil jetzt am Montag bin ich mit meinem Vater, muss ich dann halt zu der Direktorin, zum Oberstufenleiter und halt zu den zwei Kurslehrern. Und davor habe ich besonders Angst. Mhm. Ja, also ich finde das alles im Prinzip ziemlich gut. Nämlich insofern, weil dir das jetzt vielleicht eine Lehre ist. Und du demnächst wirklich damit aufhörst. Ja, aber genau das weiß ich ja nicht. Weil ja gut, Ehren, also dann tritt dich mal ein bisschen in den Hintern. Ne? Also ich glaube nicht, dass es so eine große innere Disziplinierungsübung ist, mal ein paar Buntstifte oder eine Postkarte nicht zu klauen. Mhm. Also ja, da kriegst du jetzt kein Mitleid von mir nach dem Motto, du Arme, du kannst nicht anders, du kannst verdammt anders. Aber jetzt habe ich Probleme mit meinen Eltern. Ja. Ja, siehst du mal, jetzt nur dieser Kleinkram hat dich ja schon so reingerissen. Jetzt sieh zu, dass du da rauskommst. Ich finde das nicht so ganz dramatisch, ist halt jetzt passiert. Ja, aber ich kenne meine Eltern nicht. Mhm. Mein Vater ist, ich bin halt Türke, also wir sind halt Moslems und mein Vater ist halt, hat mich sehr streng erzogen und bei solchen Dingen, den kann man gar nicht vergleichen. Hat er das denn jetzt mitbekommen schon, dein Vater? Ja, das ist halt Mittwoch passiert und am Donnerstag sollte ich eigentlich schon 9 Uhr in der Schule sein. Mhm. Ich habe dem Lehrer das auch versprochen, dass ich auch pünktlich bin und so, dass ich auch kommen werde. Ich bin dann halt später erst gekommen. Ich bin um 10 Uhr aufgestanden. Ich wollte halt vorher meinem Vater sagen, er hatte halt Nachtschicht. Er kam um 6:30 morgens. Er war halt am Schlafen. Aber dann kam halt ein Anruf von der Schule. Ja, und dann habe ich halt meinen Vater gerufen. Der hat das dann halt vorher von der Schule erfahren. Und wie hat er reagiert? Eigentlich gar nicht. Er hat halt, ich weiß nicht, halt ein bisschen gezittert. Ich war auch schon vorbereitet, hat meine Jacke schon an, ich bin halt dann direkt gegangen, der hat halt gesagt, verschwinde auf Türkisch, komm du erst heute Mittag. Und wie war es dann, als du mittags kamst? Ich bin halt erst zu einem Freund, also ich hatte voll Angst, ich bin erst zum Freund, ich wollte fragen, ob der mit mir Fußball spielen geht. Wie ist es denn so bis heute denn gegangen in der Familie? Ich habe mit meinem Vater gar nicht gesprochen. Also Ehren, ist natürlich eine schwierige Situation. Ja. Ich finde, du sollst mit deinem Vater sprechen darüber, dich entschuldigen. Ich weiß jetzt nicht, also dich auf jeden Fall entschuldigen, das erklären, auf jeden Fall klarstellen, dass das nicht wieder passiert und nicht irgend sowas erzählen, wie du es mir gerade erzählt hast, nach dem Motto, das könnte ja schon wieder mal passieren. Ja, das stimmt. Das passiert nicht nochmal, ist das klar? Ja, ich habe Angst, wie mein Vater jetzt Montag reagiert in der Schule, weil ich habe ihm... Ich kann dir die Angst nicht nehmen. Du hast jetzt Mist gebaut und jetzt musst du gucken, dass du da rauskommst. Und ich kann dir wirklich nur raten, dass du die Lehre daraus ziehst, dieses alles nicht normal zu machen. Weil du siehst, es lohnt sich doch überhaupt nicht, für so einen kleinen Scheiß dir so einen Ärger einzuhandeln und so eine Angst, die du jetzt hast. Ja, das stimmt. Versuch doch jetzt am Wochenende mal mit dem Vater zu reden. Irgendwie muss es doch möglich sein. Ja, ich werde es versuchen. Versuch es mal, Mensch. Und toi, toi, toi für die Schule. Okay, und tschüss. Ich möchte noch was sagen. Ich finde deine Sendung echt toll. Ehren. Du kannst echt stolz auf dich sein. Obwohl ich dich jetzt beschimpft habe. Ja, das macht nichts. Ja, aber ist auch richtig so. Ganz klar, ist normal. Muss. Mein Lieber, toi, toi, toi für alles. Okay, vielen tschüss. Dank. Tschüss. Tschüss. Jeanette, 20 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Was ist dein Thema? Erstmal, ich wollte in Kontakt zu Niki, die vorgestern da war, wollte ich einen Kontakt aufbauen, weil ich habe fast das Gleiche erlebt. Ja. Und zwar mit meinem Bruder. Mein Bruder ist vor 2 Jahren gestorben. Und irgendwie einen Tag vorher, da haben wir uns noch tierisch gekloppt. Ne, weil, das war eigentlich nur so ein Kleinkram gewesen, weil er hat mir irgendwie was weggenommen und so, ne, wie es unter Geschwistern normal ist. Ne, und haben uns tierisch gekloppt, ne, und einen Tag später haben wir ihn tot im Bett aufgefunden. Wie alt war er? 15. 15? Ja. Und ihr habt ihn tot einfach so im Bett aufgefunden? Ja. Was hat man das hinterher? Die haben eine Obduktion gemacht. Aber die haben dabei nichts festgestellt. Die haben gesagt, der ist kerngesund gewesen, wie ein normaler 15-Jähriger sein muss. Na, und wir nehmen jetzt an, dass es vom Schnarchen her kam, weil der hat tierisch geschnarcht und wir mussten den auch in der Nacht öfter mal wecken. Mit 15 Jahren schon? Ja. Mhm. Na, und wir mussten den in der Nacht öfter mal wecken und weil der hatte keine Luft mehr gekriegt. Mhm. Ja, und in dieser Nacht, da war das wohl sehr extrem gewesen. Mhm. Na, und dann am Morgen, wo wir ihn gefunden haben, na, aber es war irgendwie ganz komisch, weil der ist um kurz vor 12 in sein Bett gegangen. Ja, so nachts. Mhm. Und ungefähr kurz nach 12, wie die Ärzte da gesagt haben, muss er schon gestorben sein. Mhm. Ja, und das war ungefähr die Zeit, da wollte ich in sein Zimmer gehen, aber irgendwie so im Unterbewusstsein so, ne, wollte ich eigentlich in sein Zimmer. Ne, und irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht, weil dann kam ich wahrscheinlich wieder irgendwie, weiß ich nicht, habe ich wieder was anderes gedacht. Ich so, ach, was soll ich denn da? Ne? Sonst schmeißt er mich sowieso wieder raus. Hast du in irgendeiner Weise auch ein schlechtes Gewissen? Ja, irgendwie schon. Weil ihr habt euch dann, das war dann keine schöne Situation, die letzte, in der du ihn erlebt hast. Ja, irgendwie schon. Weil, ja, wie soll ich das sagen? Irgendwie, ja, da kam mir irgendwie schon den ganzen Tag so komisch vor. Ne, das recht abends. Mhm. Ne, aber ne, sowas wird einem ja erst gar nicht bewusst. Mhm. Das hat meine Mutter hinterher auch gesagt. Also sind so viele Dinge, die dir im Nachhinein oder euch im Nachhinein eingefallen sind. Ja. Mhm. Tut dir jetzt auch manches leid, wie du dich deinem Bruder gegenüber verhalten hast? Ja, auf jeden Fall. Was tut dir am meisten leid? Ja, dass wir uns so oft gestritten haben oder so. Oder überhaupt gekloppt haben. Ne, weil wir haben uns eigentlich ziemlich oft gekloppt. Ne, über so einen kleinen Kram. Du hast deinen Bruder dann ja auch tot da liegen sehen, ne? Ja, weil meine Mutter, die kam morgens bei mir im Zimmer, hat mich geweckt und hatte gesagt, also Pierre hieß der. Mhm. Na, und der hatte dann gesagt, ja, ich glaube, der Pierre ist tot. Ich so, was? Bin ich sofort aufgesprungen, bin dann bei ihm ins Zimmer gegangen. Ich guck, der sah erstmal aus, als ob er schläft. Mhm. Und dann habe ich ihn so am Arm gepackt, wollte ihn wachrütteln. Ja, und dann habe ich schon gemerkt, er war gerade schon ganz kalt gewesen und ganz steif. Ja, und sein Körper, der war auch schon so bläulich, ne? So, ja, weiß ich nicht. Was ist dann passiert danach? Ja, und da hat meine Mutter erstmal gesagt, ja, ne, meine Mutter war natürlich voll am Heulen, ne, ich natürlich auch. Na, und dann sollte ich dann den Notarzt anrufen oder die Polizei oder so. Ne, auf jeden Fall irgendwem Bescheid sagen, aber in so eine Hektik, ich wusste die Nummer gar nicht mehr. Ne? Also 110, boah, mir ist das absolut nicht eingefallen. Was ist denn dann geschehen? Was hat sie denn getan? Ja, da hatte meine Mutter hinterher angerufen bei der Polizei. Und dann hatte gesagt, dass ihr Sohn tot ist. Ja, und dann kam natürlich dann auch hinterher alle. Ne, so Mordkommission, Drogendezernat. Ihr habt nicht einen Krankenwagen zuerst angerufen? Nein. Einen Arzt? Nein. Die kamen erst hinterher alle. Warum nicht? War das so sonnenklar, dass er wirklich schon tot war? Ja. Ja, weil die Polizei, die hatten uns auch gefragt, so, woher wir das wüssten und so. Ja, da ist meine Mutter natürlich auch schon tierisch ausgerastet, ne, weil sie hat gesagt, naja, der liegt ganz steif im Bett, ne, und der ist schon ganz blau. Ja, was war denn das für dich überhaupt für ein Gefühl, als du das alles so miterlebt hast? Schrecklich, irgendwie, weiß ich nicht. Das kann man gar nicht beschreiben. Erstmal, wie lange hat das denn gedauert, bis er beerdigt wurde? Wie lange war das? Ich glaube eine Woche ungefähr. Mhm. Ja, und das Schlimmste ist ja, ne, also ich habe ihn ja im Bett gesehen noch, ne, wo er schon tot war. Das war schon schlimm genug, aber hinterher da sind wir noch zum Leichenschaus gefahren. Mhm. Ne, und da lag er ja auch und das sah echt grausam aus. Mhm. Ne, da bin ich, also erstmal an den Abend, wo er gestorben ist, ne, also den Abend habe ich noch einen tierischen Nervenzusammenbruch gehabt. Mhm. Ne, da kam nochmal der Notarzt und er wollte mich erstmal im Krankenhaus anliefern. Nicht so, ne, also im Krankenhaus gehe ich auf keinen Fall, ne, weil das würde ich sowieso nicht aushalten. Nun sind es 2 Jahre, sagst du, ne? Vor 2 Jahren war ja. das. Wie denkst du heute? Wie empfindest du heute? Tja, ich würde sagen, wäre ich lieber doch in sein Zimmer nachgucken gewesen. Aber das ist so müßig, ne, darüber nachzudenken und sich da Vorwürfe zu machen. Tja. Es bestand ja eigentlich kein Grund für dich reinzugehen. Eigentlich nicht, ne? Nee. Es war nur so ein Gefühl irgendwie. Ja. Mhm. Weil ich musste ins Badezimmer und das Badezimmer war schräg gegenüber von seinem Zimmer. Mhm. Ja, und als ich aus dem Badezimmer rauskam, da habe ich schon die Hand auf seine Türklinke gehabt. Mhm. Und ich wollte schon reingehen. Mhm. Ja, und dann ist mir irgendwie bewusst geworden, was willst du überhaupt? Hast du ihn denn da, hast du ihn da noch gehört? Hat er da geschnarcht? Nee. Dann nicht auch nicht. Nee, mehr. Ich habe gar nichts gehört. Janet, du möchtest einen Kontakt zu Niki, sagst du gerade, ne, aufbauen. Ja. Das können wir gleich dann im Hintergrund arrangieren. Mhm. Ja, weil sie hat ja gesagt, sie möchte ganz gerne auch Kontakte haben. Mhm. Ja, weil, okay, bei mir war es vielleicht nicht so extrem, ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall wollte sie ja auch irgendwie so Kontakte haben, damit Leute, die das auch passiert ist. Ja, das werden wir arrangieren. Ich hoffe, dass... hast du denn noch einen engen Kontakt zu deiner Mutter nach wie vor? Ja, ja, ich wohne jetzt seit wieder bei ihr. Mhm. Wie hat deine Mutter das verkraftet? Ja, wie hat sie das verkraftet, ja. Seid ihr die beiden einzigen Kinder oder gibt es noch ein Kind? Nein, insgesamt waren wir 5 Kinder. Mhm. Ja, und... Redet ihr heute noch viel darüber? Ja, eigentlich schon. Also meine Mutter am meisten. Mhm. Ja, also ich kann irgendwie mehr drüber reden, so. Mhm. Ja, also, ja, kommt drauf an, wie ich drauf bin. Mhm. Ja, entweder wenn ich viel getrunken habe oder so, ja, dann kann ich darüber reden, ansonsten fange ich sofort an zu heulen. Mhm. Ja, ich war auch eine ganze Zeit lang... Hast du jetzt was getrunken? Ja, ein bisschen, aber nicht besonders viel. Ich habe mich gerade schon die ganze Zeit gewundert, du erzählst das relativ cool auch. Kann das jetzt daran liegen, dass du ein bisschen betrunken bist? Ja, doch. Ja, aber in letzter Zeit, da kann ich das sowieso eigentlich so ziemlich gut erzählen. Weil es auch schon ziemlich lange her ist und du es wahrscheinlich oft erzählt hast auch, ne? Ja. Nur eben manchmal so in der Nacht oder so, weil ich, weil ich weiß nicht, das ist irgendwie eine Angewohnheit, ne, ich sag jede Nacht, wenn ich ins Bett gehe, ne, sag ich noch gute Nacht zu meinem Bruder. Ne, weil ich einfach so in den Raum rein. Ja, weil ich hab ein Bild von ihm, hab ich an meinem Bett stehen, ne, und dann sag ich ihm auch hier gute Nacht und schlaf schön und träum was Süßes, ne, und dann kann ich auch gut schlafen. Ne. Liebe Jeanette, ich wünsche dir alles Gute und dass du mit dieser Trauerarbeit, das wird sicher auch bestimmt auch noch lange dauern, bis du das gänzlich überwunden hast, wenn man es überhaupt gänzlich überwinden kann. Ja. Wie gesagt, im Hintergrund arrangieren wir das mit dem Kontakt zu Niki und ich verabschiede mich jetzt von dir. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Thomas, 21 Jahre alt. Ja, hallo. Ja, Thomas, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich habe meiner Oma Geld geklaut. Ich bin zocksüchtig. Ich spiele an Spielautomaten und jetzt haben das meine Eltern rausbekommen. Ich habe Ärger gehabt mit meinen Eltern. Aber wie viel hast du der Oma denn geklaut? 9000 Mark. 9000 Mark? 9000 Mark. Meine Oma und Opa haben das gut gespart, schon seit längerem. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Opa und Oma. Ich habe auch da öfter übernachtet. Und wie heißt es, ja, ich zocke viel an Spielautomaten. Jetzt habe ich das Geld auch geklaut. Wie hast du das denn? Wie bist du in dieses Geld überhaupt angekommen? Ich wusste immer, ich habe ein gutes Verhältnis gehabt zu meinem Oma, Opa. Ich wusste immer, wo das Geld war. Wo war es denn? Und am Schreibtisch von meinem Opa. Da hatten die beiden alten Leute sich das so zusammengespart? Ja, schon seit längerem. Das heißt, denen ist das auch nicht so leicht gefallen, das zu sparen? Die haben nicht eigentlich so... nicht. Die wollten eigentlich... meiner Schwester ein Auto dafür kaufen, das wusste ich. Und jetzt meine kleine Schwester, die ist 12 Jahre, die ist auch öfter bei meinem Opa und Oma. Ich habe jetzt eine eigene Zeit da übernachtet und das Geld war weg. Meine Oma und Opa habe ich darüber geredet. Ich habe gesagt, dass ich das nicht war. Ach, der Verdacht fiel doch auch schon auf dich. Ja, weil meine 12-jährige Schwester, meine 12-jährige Schwester, die würde sowas nie machen. Ich glaube, nicht mal auf den Gedanken kommen. Also du hast es abgestritten? Und wie ging es dann weiter? Ja, und mein Opa und Oma, die sagen, dass sie mir glauben, mir vertrauen. Und, aber ich merke das, dass sie mir doch irgendwie nicht so glauben wollen. Wie lange liegt das jetzt zurück, dass du das Geld geklaut hast? Ja, 3 Monate. 3 Monate. Und das hängt alles in der Luft im Moment. Und auch das Misstrauen. Und das Misstrauen ist da, aber... Die sagen, dass sie mir glauben, mir vertrauen dass ich das doch nicht gewesen Was denken die dann? Dieses Geld verschwindet ja nicht per Zauberei einfach. Und ich sag ja, meine zwölfjährige Schwester kommt sowieso nicht in Verdacht. Mhm. Eben, wer soll es denn dann gewesen sein? Was denken die alten Leute denn? Ja, ich denke, ich merke das auch irgendwie, dass sie mich schon verdächtigen, aber die sagen nur nicht raus mit dem Geld, weil sie es nicht gesehen haben oder nicht beweisen so in der Art. Jetzt hast du die 9000 Mark auch schon verspielt. Ja. In den 3 Monaten. In den 3 Monaten. Was machst du vom Beruf? Ich habe Maler, Lackierer gelernt. Ich habe schon in der Lehre viel verzockt, fast mein ganzes Geld. Mhm. Hast du denn auch einen Job im Moment? Ja, im Moment habe ich auch einen Job. Auch als Maler und Lackierer? Ja. Hast du zu Ende gelernt? Ja, fertig gelernt. Ja. Nun verdient man als Maler und Lackierer ja nun auch nicht die Unsummen von Geld. Naja, aber ich wohne zwar noch zu Hause, aber lebe bei meinem Opa, weil ich mit meinen Eltern darüber gestritten habe, weil die motzen, dass ich zocke. Ach, du lebst im Moment sogar richtig ganz fest bei Oma und Opa. Ja, weil ich mich gestritten habe mit meinen Eltern oft. Mhm. Und das ist auch passiert, wo meine Oma und Opa mit zu meinem Vater gingen und mich halt wieder vertragen wollten, dass das nicht so weitergehen kann. Du hast gerade gesagt, während der Lehrzeit hast du auch schon so viel Geld verspielt. Wann fing das, in welchem Alter du bist, was habe ich jetzt, 21, wann fing das denn an mit der Spielerei? Ja, wo ich angefangen habe, so Geld zu verdienen halt, wo ich im ersten Lehrjahr fing es langsam an. Mit 16? So, ja, mit 17 habe ich die Lehre angefangen. Mhm. Gut, aber wie bist du denn dann damals an das Geld rangekommen? Als Lehrling, Maler, Lackierer finde ich mir nur wirklich nichts. Ja, da habe ich ungefähr so 650 Mark verdient. Mhm, ich bin auch nebenbei arbeiten gegangen. Mhm. Ich habe auch noch ein Hobby, ich spiele Fußball. Mhm. Davon kriege ich auch Punkteprämie und Auflaufprämie und so, je nachdem, wie viel wir gewinnen und so. Und ja, das habe ich dann verzockt. Also all deine Einkünfte, die du damals hattest, sind direkt dann in den Spielsalon geflossen. Ja. Hast du auch Schulden gemacht? Ja, vom Freunde. Ich bin so nicht maximal mehr als 200-300 Mark gegangen. Mhm. Aber ich habe, mein Geld verzockt und wenn mal 200 oder 300 Mark, aber mehr was nicht. Ja, also du hast jetzt im Moment auch nicht irgendwo noch Schulden, bergeweise. Ich habe 600 Mark bei der Bank Schulden. Mhm. Ich meine, 600 Mark, gut, es gibt Leute, die haben vielleicht mehr, aber dass ich das wegen der Spielerei diese Schulden habe und das ganze Geld verballer, das ist das. Und das größte Problem ist, ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich hätte nie gedacht, dass man... Allerdings, sehe ich auch so. Also ich frage dich nur noch mal, um mir das richtig klar zu machen, wie du lebst. Das heißt, auch dein ganzer Lohn im Moment geht im Prinzip für... Ja, ich brauche kein Geld zu bezahlen. Du brauchst bei Oma und Opa, du wohnst bei Oma und Opa und brauchst kein Geld. Nein, zu... Nein, die wollen auch nichts. Also ich habe so ein gutes Verhältnis, die sagen... Thomas, umso mieser ist das, was du machst. Das ist ja richtig widerlich, was du da gemacht hast. Du hast scheinbar sehr gute Großeltern, die sich sehr um dich kümmern. Du brauchst nicht mal irgendwas bei denen zahlen. Du frisst dich da durch, du lässt dich bemuttern und bekochen und beputzen von deiner Oma und klaust den Leuten noch 9000 Mark. Bah! Ja, das ist... Also wirklich. Ich hätte nicht gesagt, dass man... Ich habe schon viele Sachen gehört, dass man aber so ein schlechtes Gewissen haben kann. Schämst du dich? Du schämst dich. Ja, dass ich da vor allen Dingen jetzt noch wohne und von denen esse und alles. Das ist mein Problem. Jetzt ist wirklich das Kind in den Brunnen gefallen. Ja. Was passiert jetzt? Wie soll es weitergehen? Ja, ich weiß nicht. Ich wollte mal, vorerst mal bei der Bank BAföG nehmen, vielleicht denen das Geld zurückgeben und denen irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht nichts sagen, dass ich das Geld dann irgendwie dahin lege, dass ich sagen, war doch vielleicht eine andere Stelle. Also du überlegst bei der Bank einen Kredit aufzunehmen. Ja, aber die geben mir das nicht. Hast du schon gefragt? Ja, die wollen, dass einer bürgt für mich. Mhm. Weil ich bin ja seit mal Geselle, ich habe die Prüfung im Sommer gehabt und war ich eine Zeit arbeitslos und als Geselle muss ich erstmal 6 Monate arbeiten, damit die mir überhaupt so viel Kredit geben können. Mhm. Ist klar. Thomas, wissen deine Großeltern von deiner Spielsucht? Nein, dass sie Spielsucht wissen, die, das wissen aber die. Nicht so extrem. Nicht ich verkehre jeden Tag in der Spielhalle, da sind auch meine Freunde. Mhm. Wir haben da auch, das sagt keiner Chef oder von der Aufsicht, wenn wir da rumsitzen, da kann man auch Kicker, normale Spiele spielen, Computerspiele. Mhm. Okay. Und deswegen habe ich mich auch mit meinen Eltern darüber gestritten. Und wohne deswegen auch bei meiner Oma. Also man kann sagen, sag du noch bitte eine Zahl, wie viel du im Monat jetzt von deinem Gehalt verspielst. Sind es 2000 Mark? Ja, 2,2, 2,3 ist der Durchschnitt. Ist wahnsinnig. Wie viel verdienst du netto im Monat? Ja, 2,6, 2,7. 2,6, 2,7. Fußball jetzt so. Ja. Also ich finde, das Problem müssten wir jetzt von der ganz anderen Seite aufrollen. Nämlich, das allergrößte Problem, was du hast, sind im Moment nicht diese 9000 Mark. Sondern das allergrößte Problem, was du hast, ist deine Spielsucht, Thomas. Das, ja, es gilt, dass du das in den Griff bekommst und dass du das leiden lässt. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das für mich ist im Moment das größere Problem mit meiner Oma Opa. Ja, aber pass mal auf. Ich mach jetzt mal einen Vorschlag. Also wenn du jetzt schon über einen Bankkredit nicht daran kommst, was sicher eine schöne Lösung wäre, aber das müsste sowieso parallel laufen damit, dass du aus deiner Spielsucht rauskommst. Was nutzt es, wenn du jetzt 9000 Mal Schulden mit der Bank hast und weiter das ganze Geld verzockst da? Ja, ich habe mir vielleicht gedacht, wenn ich das Geld vielleicht irgendwie zurückgegeben habe, dass ich dann vielleicht ein reines Gewissen habe, vielleicht dann irgendwie davon wegkommen kann. Ich glaube, vielleicht damit auch zusammen. Ja, vielleicht. Dass ich sage, oh, endlich habe ich das hinter mir, ich habe das Geld zurückgegeben, keiner weiß es jetzt. Vielleicht ist das so eine Befreiung irgendwie, ich weiß es nicht. Es kann aber auch, ich schlage jetzt mal was anderes vor. Also ich gehe mal davon aus, dass du jetzt nicht dieses Geld auftreiben kannst, so schnell. So schnell nicht. Nee, es ist ja schon längst überfällig. Was hältst du denn davon? Das scheinen ja doch sehr nette Leute zu sein, deine Großeltern. Ja. Wenn du denen ganz klar Tisch machst. Warte, ich schäme mich irgendwie. Lass mich ausreden. Ganz klar Tisch. Und denen alles erzählst, wirklich genauso wie du es mir erzählt hast, in welchem Sumpf du im Moment drin hängst, dass du spielsüchtig bist, dass du schon so und so viel Geld verzockt hast, dass du aus der Not, aus der Sucht heraus dieses Geld geklaut hast und es dir bis in deine tiefste Seele hinein wehtut. Und du bereit bist, dieses Geld zurückzuschaffen. Und du bereit bist, etwas gegen deine Spielsucht zu tun. Dieses müsstest du deinen Großeltern anbieten und sagen, damit die merken, der Junge meint es ehrlich und der will sich auch verändern und will an sich etwas tun. Das finde ich eine Lösung. Das ist jetzt sehr peinlich für dich, aber das würde auch einen ganzen Karl zeigen von dir, wenn du sagen würdest, okay, jetzt stehe ich dazu, ich habe Mist gebaut und ich will das auch alleine wieder auslöffeln. Ich sage meinen Großeltern so und so und so und so. Ich gehe zu einem Therapeuten, ich gehe zu den anonymen Spielsüchtigen, ich mache was, ich tue was an mir. Was hältst du davon? Ja, ist eine gute Lösung. Ich habe aber nur Angst, ob die mir danach wieder vertrauen können. Ich glaube, die vertrauen dir dann eher, Thomas, als jetzt, wo sie den Verdacht schon haben. Jetzt sind die ungeheuer misstrauisch auf dich. Jetzt werden die immer zudenken, na, wir trauen dem nicht mit über den Weg. Wer weiß, was er noch anstellt. Aber wenn du denen alles klar hinlegst, könnte ich mir vorstellen, dass das die Leute beeindruckt. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Du unterhältst dich jetzt gleich mit meiner Psychologin nochmal. Und die wird dir Adressen vermitteln, auch in deiner Umgebung, wo sich Menschen, die spielsüchtig sind, hinwenden können. Das sind Selbsthilfegruppen, das sind anonyme Spielsüchtige oder dass du vielleicht zu einem Therapeuten gehst. Hättest du die Bereitschaft dazu? Ja. Okay, das ist ein Wort, das finde ich gut. Also die Annette ist heute Nacht bei mir, die ruft dich gleich an und wird dir die entsprechenden Informationen geben. Und dann versuche das mal so zu regeln. Ich glaube, das ist die beste Lösung. Ja. Junge, ich drücke dir die Daumen. Ja, danke. Alles ich wollte mal sagen, deine Sendung ist echt super. Mach weiter so. Danke, Thomas. Danke. Toll, toll, toll. Tschüss. Tschüss, Tobias. 1.34 Uhr. Und jetzt nochmal ein kleines Päuschen. Uhr 35. Eine Minute, exakt. Das war unsere Pause. 1.35 Uhr, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute ohne bestimmte Themenvorgabe von uns. Und das bedeutet ja, dass ihr hier die Themengeber seid. Also über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch in irgendeiner Weise auf den Nägeln brennt. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich hier live in Köln im Studio erreichen könnt, 0180 5678 111. Und dann möchte ich euch noch sagen, dass es jetzt im Internet eine Domian-Service-Seite gibt. Zu allen Problembereichen findet man dort Kontaktadressen, und zwar unter www.1live.de. Das ist die eine Information. Die andere Information, darauf möchte ich euch jetzt auch schon hinweisen, nächste Woche Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, stellt sich Hans Meiser euch, meinem Publikum. Ihr könnt dann hier anrufen. Hans Meiser wird hier persönlich in der Sendung sein. Er wird neben mir sitzen. Und ihr könnt Hans Meiser alles fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Und er wird dann direkt live darauf antworten und auch näher auf eure Fragen eingehen können. Also nächste Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Hans Meiser zu Besuch bei Domian bei 1 Live im WDR Fernsehen. Jetzt begrüße ich herzlich Andrea, und Andrea ist 22 Jahre alt. Hallo. Ja, Andrea, guten Morgen. Morgen. Dein Thema. Also, das ist ein Thema, was eigentlich schon in Deutschland heutzutage, sag ich mal, leider an der Tagesordnung steht. Und das ist sexueller Missbrauch. Und zwar, als ich... Warum möchtest du dich dazu äußern? Bist du selbst betroffen? Ja. Als ich klein war, bin ich von meinem Onkel und von meinem Vater vergewaltigt worden. 5 Jahre lang. 5 Jahre lang? Von 6 bis 10. Mhm. Ja. Und nicht nur von den beiden, da waren nämlich noch andere Männer dabei. Die haben praktisch, sag ich mal, jetzt mal grob gesagt, mich verkauft. Und ja. Wie verkauft? Wo? Also dein Onkel und dein Vater, ja, haben quasi Geld dafür genommen, dass andere Männer mit dir schlafen, die du damals ein kleines Kind warst, ja, schlafen, Sex hatten. Ja, genau. Und das immer, dann hat meine Mutter, als ich 12 geworden bin, sind wir dann hier in die Pfalz gezogen, weil meine Mutter meinen heutigen Stiefvater kennengelernt hat. Ja, und dann war halt noch ein von meinen 2 Brüdern noch unten in Wuppertal wohnt, bin ich halt öfters nochmal da runtergefahren, die besuchen, weil ich auch noch 3 Neffen habe. Hm. Ja, da wird dann mit 14 war ich auch wieder da unten, und da hat er mich, dann hat mein Onkel, habe ich dann irgendwie, ich bin praktisch irgendwie in den Arm reingelaufen. Mein Vater war aber nicht mehr dabei, der hat schon irgendwie, der war schon mit seinen Freundin beschäftigt irgendwo, und ja, und dann war ich irgendwann, wo ich nach Hause kam, war ich dann schwanger, und ich weiß nicht von wem. Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden. Also du warst, das heißt, du warst 14 Jahre alt und der Onkel hat sich nochmal an dir vergriffen, oder wie? Ja, er hat mich praktisch, sag ich jetzt mal, mehr oder weniger auf der Straße abgefangen, und dann sind wir halt, hat er mich halt bei denen zu Hause halt ein paar Stunden halt festgehalten, und da waren wieder ein paar Männer da, und ja, da muss er halt nur gekriegt, was er wollte. Da warst du 14 Jahre alt. Mhm. Jetzt bist du 22 Jahre alt. Ja, ich habe das Kind aber dann auch natürlich wegmachen gelassen, weil, ja, und dann ging es erst richtig los. Dann war ich zu Hause, dann kam die Magersucht, dann war ich öfters im Krankenhaus. Ja, und da hat sich mein Leben zwischen Krankenhaus und Schule und zu Hause abgespielt, die ganze Zeit. Und bei Psychologen und so weiter, vielleicht kenne ich auch schon alles, ja. Und dann 1996 habe ich dann die Anzeige gemacht, obwohl das eigentlich mehr oder weniger, das habe ich jemandem zu verdanken, dass ich die Anzeige überhaupt gemacht habe. Ich hätte nämlich nicht machen können, wenn ich da nicht jemanden vorher kennengelernt hätte. Also das heißt, du hast Onkel und Vater angezeigt? Nein, mein Vater ist gestorben, 1991. Achso, du hast den Onkel angezeigt? Ja. Vor 2 Jahren? Ja. Und was ist jetzt daraus geworden? Die Anklage wurde fallen gelassen. Warum? Aus Mangel an Beweisen und wegen der Verjährungsfrist. Mhm. Obwohl Beweise hätten sie vielleicht, wenn sie richtig gesucht hätten, hätten sie vielleicht welche gefunden. Also, soweit ich weiß, ist das nicht verjährt, da du jetzt, du warst damals erst 20, das heißt, es lagen erst 6 Jahre dazwischen. Ja, aber das ist auch mit Vollendung des 18. Lebensjahres ist das eigentlich schon, war das damals noch gewesen, das Gesetz, das mit dem Vollendung des 18. Lebensjahres, das halt verjährt wird. Also, die ganze Sache ist dann im Sande verlaufen? Ja. Hatte dieses auch noch Konsequenzen für dich? Ja. Nämlich? Ich bin mittlerweile, also psychisch krank. Mhm. Und sagen wir mal so, dass, also ich hab eine Psychose, wie die Ärzte das nennen. Mhm. Das heißt, ich war öfters bei Psychologen gewesen. Ja. Und ich habe mich dann erstmal immer weitergeschickt, so zum Beispiel Psychotherapie, Verhaltenstherapie. Das war dann alles nichts für mich, haben sie gesagt, die Ärzte und so. Ja, der Einzige, wo jetzt halt noch hinter mir steht, von den Außenstehenden, ist halt mein Hausarzt. Das ist der Einzige, wo mich nicht weiterschickt. Mhm. Und halt jemanden ganz bestimmten, den ich vor 2 Jahren halt kennengelernt habe, per Brief, sag ich mal. Ich habe eine Phase gehabt, da habe ich, wo ich alleine war, habe ich angefangen, Briefe zu schreiben, meine Gefühle und Gedanken in Briefen zu schreiben und habe sie dann verschickt und dann halt... Dadurch habe ich das ist eine Brieffreundschaft entstanden, eine Freundschaft. Nein, nicht direkt. Ich habe Briefe verschickt und da ist einer zurückgekommen. Also das war ein Radiomoderator. Also okay, das brauchen wir jetzt auch nicht weiter zu vertiefen. Da ist auf jeden Fall ein Kontakt entstanden, der für dich sehr wichtig ist. Ja, heute Andrea, noch. Andrea, heute auch noch. Andrea, dann musst du doch das Gefühl haben, dass dir unglaubliches Unrecht angetan wurde und du überhaupt keine Genugtuung erfährst. Ja, das stimmt schon, weil ich habe hier rum, also ich war in der Schule, ich habe letztes Jahr die Schule, wollte ich einen Berufsgrundschuljahr machen, ne? Mhm. Ja, das Herbst war ja dann, ich war da im Krankenhaus gewesen, mal wieder wegen Halluzinationen und so. Ja, und dann hat es in der Schule geheißen, ja, ich brauche nicht mehr zu kommen, ich soll mich erstmal auf meine Krankheit konzentrieren, ich brauche mich auf die Schule nicht konzentrieren. Also das ganze Leben ist im Prinzip kaputt gemacht worden durch das, was du ertragen musstest. Ja, kann man so sagen. So würdest du es heute auch sehen. Ja. Und der Mann läuft noch frei rum und all die anderen, die, wenn es stimmt, was du gesagt hast, die daran beteiligt waren, laufen auch noch alle frei rum. Ja. Dein Vater ist tot, aber die anderen Männer gibt es noch. Und das ist alles jetzt sinnlos, dem noch weiter nachzugehen. Hat man zu dir auch gesagt? Ja, so direkt nicht. Also sagen wir mal so, also was soll ich mir Anfrage jetzt nochmal machen, wenn es so damals schon geheißen hat, dass keine Beweise da waren oder die Verjährungsfrist nicht... Ich finde es sehr schlimm, was du da gerade erzählt hast. Und da kommt einem natürlich gleich wieder die Empörung hoch, dass man dieser Männer nicht habhaft werden kann. Ich möchte gerne, dass du auch mit meiner Psychologin nochmal redest. Nicht in erster Linie, um ein psychologisches Gespräch zu führen, sondern dass sie dir vielleicht auch noch da ein paar rechtliche Hinweise geben kann, ob man das vielleicht doch nicht nochmal aufrollen kann. Sie ist ja bewanderter als ich. Das Problem ist ja dabei, wenn ich jetzt, ich habe hier oder meine Medikamente im Moment, ne? Seit einem Jahr. Und weil das ist, die Medikamente sind dadurch, ich habe halt, ich höre manchmal halt Stimmen, ja? Ja, ich merke schon, dass es dir nicht gut geht, Andrea. Ich glaube dir das auch. Und die mir halt irgendwas befohlen haben früher, dass ich, was ich machen sollte, aber ich zum Glück, Gott sei Dank, dass ich heute nicht gemacht habe. Mittlerweile bin ich verheiratet und... Nicht verheiratet? Doch. Doch, du hast verheiratet. Ich habe zwar, da gibt es zwar ein paar Probleme, auch weil ich halt, wir schlafen nicht also auf miteinander, weil ich halt das ist mir völlig klar, dass du sexuelle Probleme auch hast. Vor einem Jahr habe ich den ersten Mal mit Mann geschlafen. Und ich kann heute im Moment auch nicht so, ich darf auch keine Kinder kriegen, ich darf zwar schon, aber es ist eigentlich nicht angebracht mit den Medikamenten jetzt, weil wenn ich die absetzen würde für immer, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht so gut. Andrea, wir brechen das mal hier ab. Ich finde, es ist sinnvoll, wenn wir wenn du dich mit meiner Psychologin jetzt noch ein bisschen unterhältst. Leg mal auf und die Annette wird dich gleich anrufen zu Hause. Ja? Ja. Ich danke dir für dein Vertrauen, dass du mir das alles erzählt hast. Wünsche dir alles Gute und hoffe, dass die Annette dir noch einen guten und wirksamen Tipp geben kann. Na, danke. Alles Gute. Tschüss. Gut, tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Tobias dran. Und der Tobias ist 24. Ja, hallo Domian. Hi Tobias. Schön, dass du mich noch eingenommen hast. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich habe irgendwie so ein kleines Problem. Also es geht nicht auch direkt um mich, sondern um einen Freund, der gerade in der Untersuchungshaft sitzt. Mhm. Und zwar soll er eine Prostituierte erwürgt haben. Mhm. Das ist ein heftiges Thema und ich meine, ich kenne den Typen schon seit 12 Jahren. Und der ist auch wirklich in einer sehr guten Familie aufgewachsen, wurde gut behütet und ich kenne auch die Eltern. Das ist sehr nett und das ist alles wunderbar. So, wie kommt es denn zu diesem Verdacht? Ja, es war seine Freundin. Es war seine Freundin? Die ist irgendwann tot aufgefunden worden und man hat halt DNA-Spuren an ihrem Körper von ihm gefunden. Mhm. DNA-Spuren? Bitte? DNA-Spuren. Richtig. Mhm. Und daraufhin wurde er halt verhaftet. Mhm. Und mein Problem ist jetzt halt, soll ich ihn besuchen im Gefängnis oder nicht? Glaubst du, dass er das gemacht hat? Also ich traue es ihm zu. Du traust es ihm zu? Ja. Weil ich halt weiß, wie heftig er reagieren kann und wie er auch überreagieren kann. Und insofern traue ich es ihm schon zu. Und ich habe halt Angst vor dieser Begegnung mit ihm. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wie soll ich ihm gegenübertreten oder... Wie soll ich mich verhalten? Das ist mein Problem. Und ob ich überhaupt ins Gefängnis gehen soll? Lass mich noch etwas zu dem Freund fragen. Gerne. Wenn das so ein guter... ist es dein bester Freund gewesen? Bis vor 3 Jahren hatte ich ziemlich viel mit ihm zu tun. Also wir waren fast täglich zusammen, haben viel unternommen, waren auch im Urlaub etc. Und so seit 3 Jahren ist alles ein bisschen abgeschwächt. Mhm. Wie lange war er mit der Prostituierten zusammen? In 4,5 Jahre. 4,5 Jahre. Mhm. Sehr lange Zeit. Das heißt, du kanntest die beiden auch und hast mit den beiden auch ab und an mal was unternommen. Also ich habe ihn nur einmal mit seiner Freundin getroffen, das war vor 3 Jahren. Nur einmal? Nur einmal. Wie kommt das denn? Er hat sich ziemlich abgesondert und hat auch irgendwie die Herkunft seiner Freundin irgendwo auch geheim gehalten. Er hat dann gesagt, er hat sie in der Kneipe kennengelernt, bei der Diskothek. Mhm. Und irgendwie... Wann hast du das denn erfahren, dass das eine Prostituierte ist? Erst jetzt nach dem Unglück? Also ich habe ganz... Ich habe auf dem WC gesessen und habe Zeitung gelesen und dann ist mir so eine Zeitung in die Hand gefallen. Das hört sich echt lustig an, aber es war gar nicht so lustig. Mhm. Und ich habe irgendwie so sein Foto in der Zeitung gesehen. Ach, und da ist dir erst klar geworden, dass diese Frau eine Prostituierte ist? Richtig. Und dann stand es halt dick berichtet. Und dann ist mir halt wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, also dann war das natürlich nicht so die super enge Freundschaft. Als guter enger Freund hätte er dir das längst erzählen müssen. Ja, bis vor 3 Jahren war es halt intensiver, ne? Ja gut, aber die sind 4 Jahre zusammen. Gewesen. Ja, das ist halt mein Problem auch irgendwie. Ich dachte immer, dass es ein guter Freund für mir gewesen sei. Ja. Aber und er neigte, oder neigte, so wie du ihn auch kennengelernt hast, durchaus zu jähzornigen Ausbrüchen. Ja. Mhm. Ist er sonst auch schon mal brutal aufgetreten, so unter Männern auch? Na, ich weiß, ich hatte zum Beispiel meine Situation im Urlaub irgendwie, da hat er halt getan, als wäre ohnmächtig. Und das hat er halt über 1 Stunde durchgezogen. Danach ist er aufgestanden und gesagt, ja, es war kein Spaß. Oder es war ein Spaß, also das fand ich schon nicht lustig. Ne? Mhm. Wir haben ihn zum Arzt transportiert im Wagen und das hat er wirklich so lange durchgezogen und wir haben eigentlich alle gedacht, der stirbt jetzt unter den Händen weg. Mhm. Und dann vor dem Arzt steht er auf und sagt, es war gar nichts. Nur als Gag? Als Gag. Wie hast du darauf reagiert? Du, ich war stinkesauer, bin abgereist. Du bist abgereist? Ich bin abgereist. Ja. Hat er dich auch schon mal geschlagen? Oder habt ihr euch geschlagen? Nein, niemals. Nie? Wir untereinander nicht, nein. Mhm. Aber seinem Charakter, so wie du den Charakter einschätzt, würdest du sagen, das kann ich mir bei dem Mann vorstellen. Ja, ich weiß nicht, er hat so eine schizophrene Ader, weißt du? Einerseits ist er halt super lieb, man macht zwar wieder super jeden Morgen. Wie lange ist er jetzt im Gefängnis schon? Seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen. Mhm. Erwartet er denn? Meinst du, er erwartet von dir, dass du dich da meldest bei ihm? Also ich denke mal schon, dass er da ziemlich einsam sein wird. Mhm. Ich meine nur, es ist natürlich auch eine große, große Irritation, ne? Wenn ich mir vorstelle, ein Freund von mir wird eines solchen Verbrechens bezichtigt und ich würde selbst noch denken, das kann durchaus sein, dass der das gemacht hat. Ja, da kommen ja Zweifel, oder? Natürlich, ja. Man kriegt natürlich eine ganz andere Stellung zu dem, wenn man denkt, es ist ein Mörder und der hat die Frau umgebracht. Und, ja. Aber du überlegst, du spielst mit dem Gedanken, eventuell doch hinzugehen. Ja, weil ich einerseits denke, dass er halt irgendwie halt eine Schulter braucht oder irgendwie, dass er sich mal aussprechen kann oder so, weißt du? Vielleicht fehlt ihm das, weil er bisher alles irgendwie... Also noch ist er ja nicht verurteilt. Noch ist er nicht verurteilt, noch steht doch nicht fest, dass er... Eben. Und insofern, ich finde, das ist das absolute Hauptargument, dass du auf jeden Fall hingehen solltest. Ja, bloß so, Domian sagt er mir die Wahrheit. Nee, das weiß man ja auch nicht. Aber du hast dann ja noch eine ganz andere Einschätzung. Wenn du, ich weiß gar nicht, wie das geht bei Untersuchungshaft, kann man da ganz normal hingehen und besuchen? Gibt's auch mal Probleme, das weiß die Person noch nicht. Das wissen jetzt ganz viele Leute, die zuschauen, zuhören, ich weiß es im Moment nicht. Gehen wir mal davon aus, es besteht die Möglichkeit in der Kontaktaufnahme, dann kriegst du natürlich auch irgendwie ein neues Gefühl für ihn und vielleicht auch eine neue Einschätzung. Vielleicht für dich auch wichtig, ob du weiterhin den Kontakt aufrechterhältst. Hm. Mach mal. Also meinst du, ich sollte mal hingehen, ja? Mhm. Finde ich schon, ja. Ja. Hm. Du kannst immer noch später für dich entscheiden, ob du das möchtest, ob du das kannst, ob das für dich vertreten kannst. Aber jetzt, da er wirklich noch nicht rechtskräftig verurteilt ist und du auch gar nichts darüber genauer weißt, aus seinem Munde, finde ich schon, dass man das machen sollte, ja, finde ich. Ja, okay. Vielen Dank, werde ich mir nochmal überlegen. Tobias, mach's gut, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Es ist jetzt Nadja dran. Nadja ist 22. Hallo? Hallo, Nadja. Ich glaube, ich kann da doch nicht drüber reden. Es tut mir leid. Du hast ja angerufen zu einem bestimmten Thema und jetzt... Ja, aber ich habe mir das überlegt. Ich glaube, ich kann da nicht drüber reden. Ist es was sehr Persönliches? Ja, ziemlich. Aber ich melde mich wieder, wenn ich vielleicht besser drüber reden kann. Es ist gerade heute Abend wieder ganz schlimm gewesen und ich melde mich wieder. Okay, ich respektiere das. Alles klar, okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Katrin dran und Katrin ist 26. Ja, hallo, ich bin die Katrin. Ja. Hallo Domian. Hallo. Es ist ja schön, dass ich endlich mal zu dir durchkomme. Was ist dein Thema, Katrin? Ja, mein Thema ist eigentlich schwer zu beschreiben. Also ich habe mich wahnsinnig in meine Arbeitskollegin verliebt. Ich bin von Brandenburg nach Berlin gezogen. Mhm. Und ja, wie soll ich das sagen? Sie war eigentlich diejenige, die mich ermutigt hat, von meiner Familie wegzukommen. Mhm. Familie heißt deine eigene Familie oder von deinen Eltern? Naja, eher von meiner Mutter. Mhm. Vater habe ich in dem Sinne nicht, aber mehr oder weniger von meiner Mutter. Mhm. Und sagen wir mal, ich hatte schon mal angerufen bei dir, aber da wurde ich nicht so richtig durchgestellt. Und da hatte ich mich damals in jemanden verliebt. Also du bist jetzt, bleiben wir mal bei den Fakten, die jetzt aktuell sind. Ja. Du hast dich jetzt in deine Arbeitskollegin verliebt. Ja. Du arbeitest immer mit ihr zusammen oder ist das deine Ex-Arbeitskollegin? Nee. Du bist jeden Tag mit ihr zusammen? Jeden Tag bin ich mit ihr zusammen. Bist du lesbisch? Schwer zu sagen. Eher bisher nicht oder so? Bisher nicht. Mhm. Aber du hast auch keine Erfahrung damit. Keine Erfahrung bisher gemacht und bist im Moment auch in keiner Beziehung? Nein, bin in keiner Beziehung. Mhm. Weiß die Kollegin das? Hat die das schon mitbekommen? Nee, würde ich eher sagen, nein. Mhm. Und das ist eben mein Problem. Ja, das habe ich schon. Wie ich mit ihr da umgehen soll. Habt ihr denn so privat auch Kontakt? Macht ihr Sachen zusammen? Kino? Ja. Ja, viel, ja. Also, wie würdest du denn es einstufen, was sie denkt? Denkt sie vielleicht, das ist so eine gute Freundin oder meine beste Freundin? Oder? Schwer zu sagen, also. Habt ihr denn schon mal über lesbische Liebe einfach mal so ganz nein. Gesprochen? Nee, eigentlich nicht. Teste doch mal, bring doch mal einfach so dieses Thema an. Du musst ja noch gar nichts von dir sagen, um nur so ein bisschen vorzufühlen, wie sie darüber denkt und wie sie darauf reagiert. Naja, sie ist verheiratet und hat vorhin zwei Kinder. Mhm. Und ich denke mal, sie wird nicht sehr positiv auf dieses Thema reagieren. Mhm. Schweres Problem, Katrin. Schwierig. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn du das so einschätzt, dass... Wie ist denn die Ehe? Ist die... gut? Redet sie darüber, dass es eine schöne Ehe ist und dass sie glücklich ist? Nein, eher nicht. Mhm. Eher nicht. Mhm. Und das ist eben mein ganzes Problem. Ich weiß vom Prinzip her nicht, wie ich mit ihr umgehen soll. Zwei Möglichkeiten. Es gibt im Prinzip nur, sagen wir, entweder schminkst du dir das ab, dass das in irgendeiner Weise sich auch zu einer Liebe entwickeln könnte? Wenn du einschätzt, die Frau ist nur stock heterosexuell und hat ihre Familie und hat damit nichts am Hut. Um dieses rauszukriegen, würde ich, das war gerade ja meine Idee, mein Vorschlag, mal einfach dieses Thema schwul sein und lesbisch sein, einfach mal so als Thema diskutieren mit ihr. Hm. Oder du bist offensiv. Oder du bist ganz offensiv. Offensiv heißt, dass du ihr irgendwann das mal ganz klar sagst. Hm. Ich weiß, da zittert einem die Knie, ne, wenn man sich das vorstellt. Ja, klar. Ich würde an der Stelle so diese vorsichtigere Variante erstmal wählen. Red mal über das Thema mit der, dann kannst du das viel besser überblicken. Also, naja, wir hatten ja diese Woche, also ich hatte wahnsinnig kalte Hände und... Ja, du bist eine verliebte junge Frau, ich höre das schon. Ja, also ich durfte meine Hände an ihr wärmen und sie sagte dann einfach so spontan, ja, du darfst es und bloß kein anderer darf es erfahren, so ungefähr. Das ist natürlich und ein schönes Kompliment, ne? Ja, und Katzi, sei mal ein bisschen mutig. Schneide mal das Thema an und dann kannst du sehen, wenn die Stimmung super gut ist, dann erzählst du ihr ganz einfach, dass du auch seit neuestem auch ein bisschen so in diese Richtung empfindest. Meinst du? Ja, meine ich. Tun? Ja, finde ich schon. Muss man machen, sowas. Ja. Ich wünsche dir viel Glück. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Okay, danke, tschüss. So, jetzt haben wir noch Roswitha. Roswitha ist 44. Ja, hi, Domian. Liebe Roswitha, wir haben nicht viel Zeit. Ja, ich weiß. Wir packen es, aber trotzdem, glaube ich. Ja, ich hatte das eben schon mal kurz angeschnitten. Und zwar, wir haben im Moment, also mein Mann ist 13 Jahre jünger als ich. Mhm. Und wir haben also im Moment so ein paar Probleme, mhm, auch finanzieller Art. Mhm. Und mein Mann hatte sich jetzt überlegt, so einen Begleitservice in Anspruch zu nehmen, also wo er Frauen begleiten kann und. Also als Job quasi. Als Job, ja. Mhm, mh. Ja, und müssen diese Männer, wenn die das machen, mit den Frauen eigentlich auch schlafen? Ja, das weiß ich eben nicht so genau. Mhm. Also obwohl dieser Herr, wo mein Mann angerufen hat, gesagt hat, das wäre sehr seriös. Seriös heißt, es geht nicht zur Sache, oder wie? Genau. Ja, genau. Ja, wie stehst du dazu? Würdest du sagen, hier kommen, wir brauchen die Kohle, mach es? Nein, so in dem Sinne nicht. Also, wenn es ohne Schlafen geht. Dann ja. Ja. Ja. Ja, vielleicht. Vielleicht, ja. Also er scheint ein attraktiver Bursche zu sein, ne? Sonst käme er da gar nicht für in Frage. Doch, ist er auch. Ich meine, dieses kann man ja nun recherchieren, ob es dann irgendwann da auch zur Sache gehen muss, unter Umständen. Unter Umständen, ja, aber das kann ich also nicht so akzeptieren. Mhm. Er hat also zu mir gesagt, wenn es finanziell einigermaßen stimmt, würde er es eventuell tun. Und da hast du deine Probleme mit. Da habe ich ganz arge Probleme. Ja, kann ich gut verstehen. Wenn ich du wäre, hätte ich die Probleme auch. Weil ich liebe meinen Mann. Mhm. Also über wenn, alles. Ich würde auch es ähnlich einschätzen wie du. Wenn es nur Begleitservice ist und schön essen gehen und toll, ja, schwätzen und so, dann ist es in Ordnung. Genau. Aber das andere nicht. Ja, genau. Kann ich gut verstehen. Und wenn du das so ihm sagst, muss er das ja eigentlich auch akzeptieren. Wenn er dich auch liebt und das eine gute, ja, Verbindung ist. Aber wie gesagt, wir haben auch Partnerschaftsprobleme so ein bisschen im Moment. Und ich weiß nicht, also so lieben wie im Anfang. Ja, das kommt auch noch hinzu. Wird er mich nicht mehr. Das hat er mir auch schon mal gesagt. Weißt du, was wir jetzt machen? Ja. Wir können jetzt nicht richtig zu Ende reden, weil meine Musik läuft schon im Hintergrund. Ja, ich höre es. Sprich doch bitte auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin. Echt? Ja, die Annette wird dich gleich nochmal zurückrufen. Ja, das ist ganz lieb. Alles Gute. Tschüss. Danke dir. Tschüss, Roswitha. Tschüss. So, Freunde, das war's für uns. Nee, nicht für uns, von uns, für diese Woche. Mein Team, ich bedanke mich herzlich bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Peter Dunajski, Luigi Rensinghoff, Tom Bildhauer, Mathilde Kohl, Anja Schönhardt, Tom Andreas. Unsere Themen nächste Woche von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Erwischt und Ertappt und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ich sagte es ja bereits, heißt das Thema Hans Meiser. Hans Meiser wird persönlich hier in der Sendung sein und sich euch, dem Talkradio-Publikum, stellen. Ihr könnt dann hier anrufen und mit Hans Meiser über Gott und die Welt und besonders auch über Hans Meiser plaudern und plauschen. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Bye bye. Ciao.